Accetta da Herculeo il pat sabesi in nihul hatra temperature o at al che mit ne sanguno mi fruda min sul sin in Helena in wedek Fisch sieben Sommer gehen, und eitel in Konstantino, bestehe Gehusib, und Bäckschein Maikunion sog, da Schulchen nipp auch bib. Prezzaim habde Asbartach Trichlei Sincer auf Fidila Ubtil Tamonu Tamaraglia Intitis Prezzait Rispetten Tiu Reigni Uinti Warra O Seid Nibim Habba Nagurale Kien Mandisch Glimschen Aitlek Aci Algeien Ulmabel Tint Miai Aishkundet Vesli Modia Iktar min dasni Il hin li adeina U eshna flimki Dikbira im habte Ja